Lieber Kopf und Kragen riskieren, als das Gesicht verlieren. Der englische Philosoph Kwame Anthony Appiah hat in Eine Frage der Ehre oder Wie es zu moralischen Revolutionen kommt, anhand dreier historischer Beispiele nachgezeichnet, wie sich Gesellschaften von gewissen Normen verabschiedeten, indem sie sich moralisch weiterentwickelten. Dabei erzählt er die Geschichte des Duells als Wiederherstellung von Ehre, die Geschichte des Füßebindens, einer Verkrüppelung chinesischer Frauen bis ins 20. Jahrhundert, sowie die Abschaffung der Sklaverei. All diesen historischen Beispielen ist gemein, dass die jeweiligen Rituale tief ins narrative Gewebe der Gesellschaften und damit in das narrative Selbst der Menschen eingebunden waren. Dabei begreift Appiah die Ehre als Antwort auf die Frage, was wir anderen Menschen grundlos schulden. Oder besser, Ehre ist die Geschichte, die wir uns erzählen, um zu erklären, warum wir wem was ohne Gegenleistung schulden. Ehre bedeutet quer durch alle Kulturen und Zeitalter einen Anspruch auf Respekt. Was bedeutet Respekt? Ein Nicht-Angriffspakt auf allen Ebenen, ein egalitäres Wohlwollen, ein Grundeinkommen an Wertschätzung in Abgrenzung zu ehrenvollem Ruhm, den man kompetitiv auf Schlachtfeldern und Sportplätzen erlangt. Die für uns als soziale Wesen so wichtige Achtung und Anerkennung gewinnen wir durch eine ehrenvolle Erzählung unseres Selbst. Moralisch gut kann ich nur sein, wenn ich in der Lage bin, ein intaktes Narrativ meiner selbst aufrechtzuerhalten. Verstößt man jedoch gegen die Ehre und damit gegen die Moral, verliert man in vielen Kulturen sein Gesicht. Dieser Gesichtsverlust kann als Metapher für den Verlust der narrativen Hegemonie über die eigene Identität verstanden werden. Scham wiederum ist das angemessene Gefühl bei Verhalten ohne Ehre, wenn man also die eigene Erzählung durchkreuzt. Für Appiah ist die Konsistenz dieser ethischen Selbsterzählung grundlegend. Ein wahrhaft ehrenwerter Mensch durfte ebenso wenig stolz auf sein ehrbares Verhalten sein, wie auf die Tatsache, dass er atmet. Wenn aber jemand diese Konsistenz herausforderte, indem er etwa den Vorwurf der Lüge erhob, führte das noch im England des 19. Jahrhunderts zu Duellen zwischen Gentlemen, also Ehrenmännern, die sich eben genau darüber definierten, dass sie sich der Genugtuung eines Kontrahenten nicht versagten.